Einheit 10. B. Übung 2a. 1. Ich bin die Chefin hier im Betrieb. Da muss ich natürlich wissen, welche möglichen Gefahren es für meine Mitarbeiter am Arbeitsplatz gibt und sie darüber informieren und sie schützen. Meinen Mitarbeitern muss ich auch Arbeitskleidung kostenlos zur Verfügung stellen. Wichtig ist auch, dass es im Betrieb Flucht- und Rettungspläne gibt. Es gibt viele Gesetze für Arbeits- und Gesundheitsschutz, die wir beachten müssen. Zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz und das Gesundheitsschutzgesetz. 2. Ich bin bei uns Brandschutzhelfer. Wenn es Feueralarm gibt, muss ich kontrollieren, dass alle Kollegen das Gebäude verlassen und die Fenster geschlossen sind. Außerdem ist es meine Verantwortung, dass alle Kollegen zum Sammelplatz gehen. Als Brandschutzhelfer muss ich auch immer wieder Fortbildungen besuchen und meinen Kollegen die Regeln für den Brandschutz erklären. Es gibt regelmäßig Probealarm, um zu sehen, ob alles klappt. 3. Ich bin neu hier im Betrieb. Gestern habe ich die Sicherheitsbestimmungen bekommen. Darin steht, welche Sicherheitsvorschriften ich beachten muss und welche Arbeitskleidung ich tragen muss. Heute erklärt mir der Meister die Arbeitsgeräte und Maschinen und ich nehme an einem Sicherheitstraining teil. Danach muss ich unterschreiben, dass ich an dem Training teilgenommen habe. 4. Ich bin schwanger. Meinem Arbeitgeber muss ich die Schwangerschaft mitteilen, damit er meine Gesundheit am Arbeitsplatz schützen kann. Ich darf keine körperlich schweren Arbeiten mehr machen und mit gefährlichen Stoffen darf ich auch nicht mehr arbeiten. 6 Wochen vor der Geburt meines Kindes muss ich nicht mehr in der Firma arbeiten. Ich darf aber arbeiten, wenn ich das möchte. Nach der Entbindung darf ich 8 Wochen nicht arbeiten.